Auch der Soziologe Norbert Elias hat darauf aufmerksam gemacht, dass wir einen Großteil unserer menschlichen Kulturarbeit darauf verwenden, nicht wie ein Tier zu wirken. Der Ekel vor dem Tierischen hat dabei zwei Aspekte. Zum einen finden Menschen viele Tiere eklig und meiden sie deshalb. Auch das ist vorteilhaft, denn die meisten Krankheiten, die früher Menschen hinweggerafft haben, wie etwa Grippeepidemien, stammen von Tieren. Alle Kulturen haben Speiseregeln, die bestimmte Tiere tabuisieren. Selbst das Volk der sogenannten Kung, die sehr ursprünglich als Jäger und Sammler in Südafrika leben, isst keine Kleinnager und Insekten. Manche Regeln haben einen erkennbaren Vorteil. So verzehren Juden und Muslime kein Schweinefleisch, was einen guten Schutz gegen Trichinen darstellt. Winzige Fadenwürmer, die in warmen Regionen durch Schweine übertragen werden, Infizierte über Monate empfindlich schwächen und sogar tödlich sein können. Andere Regeln hingegen sind kulturell überformt, etwa dass das Fleisch von Schlachtvieh nur dann rein ist, wenn man die Tiere geschächtet hat. Menschen meiden nicht nur Tiere, sondern vermeiden auch selbst, wie ein Tier zu sein. So ist in fast allen Kulturen Sex mit Tieren tabuisiert. Und es gilt als unkultiviert, öffentlich seine Notdurft zu verrichten. Die Scheu vor dem Tierischen zeigt sich auch darin, dass wir alles daran setzen, dass andere uns nicht eklig finden. Wenn Gäste zu Besuch kommen, putzen wir daher die Toilette, die Küche und oft auch uns selbst. Außerdem ekeln sich die meisten Menschen weltweit vor anderen Menschen, die ungewöhnlich dünn, ungewöhnlich fettleibig oder deformiert sind oder amputierte Gliedmaßen haben, also vom Normalbild eines gesunden und symmetrischen Körpers abweichen. Einige dieser Reaktionen könnten ebenfalls einer archaischen Schutzfunktion entspringen. So haben in Urzeiten Erbkrankheiten und Parasiten Gesichter halbseitig gelähmt. Beim Abscheu vor fehlenden Gliedmaßen hingegen ist wohl eher eine falsche Assoziation schuld, sodass wir diese Asymmetrie, ohne es zu merken, als gefährlich empfinden.